إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم. Ja, bevor wir dann mit der eigentlichen Lektion anfangen, noch einige Dinge über etwas, was bis jetzt auch immer wieder vorkam, nämlich die Gerechtigkeit. Am Tag der Auferstehung wird es einige Menschen geben, Allah möge uns von ihnen sein lassen, die auf bestimmten Mimbar, auf Podesten aus Licht ruhen dürfen. Und einer von diesen Menschen wird derjenige sein, der gerechte Herrscher ist. Ja, und jetzt sagen wir, gut, damit haben wir nichts zu tun. Ich bin kein Herrscher, kein König, keine politische Funktion. Ja, aber jeder von uns ist in irgendeinem Lebensbereich, an irgendeinem Zeitraum seines Lebens, trägt er über andere Verantwortung. Ja, wie es in diesem Hadith auch des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam heißt, dass kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dass jeder von euch ist verantwortlich und jeder von euch ist ein Hirte und jeder von euch ist verantwortlich über seine Herde, über seine Verantwortungsbereiche, über das, was er zu verantworten hat. Der Knecht hat zu verantworten die Arbeit, die er zu erledigen hat, der Besitz seines Herrn, die Frau über den Bereich, den sie die Verantwortung dafür übernommen hat, die Kinder, der Haushalt, was auch immer unter ihren Verantwortungsbereich fällt, und der Mann genauso für das Wohlergehen, für seine Familie, die Versorgung und alles, was damit zu tun hat. Ja, also jeder ist irgendwo mal mehr, mal weniger verantwortlich über andere und kann somit Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit üben. Ja, deswegen dieses Prinzip, wie kann ich gerecht sein? Wie kann ich Gerechtigkeit etablieren? Wie kann ich andere Menschen gerecht behandeln? Da gibt es eine Aussage des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, bei Bukhari und Muslim, dieses Hadith und wichtiges Lebensprinzip, dass er sagte, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, dass keiner von euch ist gläubig oder glaubt, bis er für seinen Bruder liebt, was er für sich selber liebt. Also was sollen wir dann also tun, wenn wir bei jemandem Gerechtigkeit üben sollen und nicht genau wissen, okay, wie bin ich denn jetzt genau gerecht, was wird von mir erwartet, was soll ich denn tun? Einfach an den anderen, denjenigen, mit dem man Gerechtigkeit üben soll, an die eigene Stelle setzen. Würde ich gerne so behandelt werden? Wäre es mir recht, diese Behandlung zu erfahren? Wäre es für mich in Ordnung, das und das zu erleiden oder zu erleben? In den anderen reinversetzen. Ja, das kann bei Kleinigkeiten sein und das kann auch bei großen Sachen sein. Bei Kleinigkeiten, zum Beispiel, man isst zusammen und nach der Sunna ist es, dass man von dem Bereich nimmt, der vor dir ist. Und nicht in der ganzen Schüssel rumsucht und die besten Teile rausnimmt und sagt so, wieso, wir sitzen ja gemeinsam, ich darf doch nehmen. Ja, sondern nein, dass man von dem Bereich nimmt, der vor dir ist und damit jeder ja gleiche Chancen hat, an die Nahrung, an die Lebensmittel zu kommen, die für jeden gedacht sind. Ja, nicht rumzusuchen und umzuwälzen alles und die besten Teile für sich selber rauszunehmen. Ja, deswegen immer wieder fragen, würde ich denn wollen, dass jemand so vor mir etwas wegnimmt oder mir nicht die Möglichkeit lässt? Würde ich gerne so behandelt werden, wie ich gerade zum Beispiel meine Schwiegermutter behandle? Wenn ich Schwiegermutter wäre, würde ich gerne so behandelt werden? Würde ich gerne so behandelt werden wie meine Schwiegertochter? Würde ich gerne so behandelt werden wie mein Ehemann, wenn ich Ehemann wäre? Ja, all diese Fragen sollen wir uns stellen. Warum? Damit wir uns vor der Ungerechtigkeit hüten können und die Gerechtigkeit üben können. Ja, und das ist ein Kriterium, das kennt jeder. Dazu muss man auch nicht sehr gebildet sein, auch nicht sehr clever sein. Das ist ein Kriterium, das, was du anderen nicht, was du selber nicht erleiden möchtest, das tu auch nicht anderen an. Des Weiteren zeigt einem auch die Taqwa, die Gottesfurcht, wo man Gerechtigkeit geübt hat und wo man Ungerechtigkeit geübt hat. Ja, weil ein Muttaqi-Herz, ein gottesfürchtiges Herz, legt die Taten vor Allah dar. Und er prüft sie. Wird Allah damit zufrieden sein? Ja, er bleibt nicht im Selbstbetrug, das Neuen. Sieht doch äußerlich ganz in Ordnung aus, die Tat. Sondern er legt sie, er prüft sie, bevor sie zu Allah zurückkehren. Das Moment mal, bevor ich das mache, ist das etwas, womit Allah zufrieden sein wird? Ja, und solch ein Mensch wird dann noch, soweit es ihm möglich ist, Gerechtigkeit üben. Ja, eine andere Sache. in einer gemeinschaftlichen Sitzung ist es nicht gemocht, dass zwei ihre Köpfe zusammenstecken und tuscheln. Warum? Weil es den Dritten dann traurig machen kann, ihm ein Gefühl der Ausgeschlossenheit geben kann. Und das ist einfach nicht gemocht. Das soll vermieden werden. Ja, genauso, das ist nicht schwer. Würde ich denn mögen, wenn zwei andere den Kopf zusammenstecken und tuscheln und ich als Einziger daneben sitze und nicht weiß, worüber die reden und auch nicht mit einbezogen werde? Ja, das sind einfache Dinge, bei denen wir uns manchmal leider ein bisschen grobschlächtig anstellen. Ja, und die Liste der Beispiele ist endlos. Ich mag nicht, dass man meine Kinder schlecht behandelt, beleidigt. Dann beleidige ich auch nicht und rede nicht schlecht über die Kinder von anderen Menschen. Ich mag nicht, dass man in meinem Haus sich auf eine unziemliche Art und Weise benimmt. Dann gehe ich auch nicht in die Häuser anderer und durchsuche Sachen und bin neugierig oder benimm mich so, wie es nicht angemessen und nicht in Ordnung ist. Noch eine Sache. So wie wir mit unseren Sachen umgehen, so sollten wir dann auch mit den Sachen anderer umgehen. Kleines Beispiel. Wie gehen wir mit unserem lieben Besitz in unseren vier Wänden um? Und wenn wir uns zum Beispiel in der Moschee oder in öffentlichen Häusern aufhalten, dann wie gehen wir mit den Sachen dort um? Ja, wir, in unseren Häusern würden wir nie die Kinder einfach laufen lassen und Verwüstungen hinter sich lassen. Wohin sie gehen, dass hinter ihnen eine Verwüstung hinterlassen wird, würden wir nicht zulassen, dass sie mit Wasser spielen und Papiere rumwerfen oder was auch immer. Ja, die Beispiele sind, wie gesagt, gibt es endlose Beispiele dafür. Aber wenn wir in der Moschee sind oder irgendwo sind, wo das ja nicht unser Platz ist, wir haben ja nichts damit zu tun, dann lassen wir auf einmal die Kinder oder selber auch wir benehmen uns so, wie es eigentlich nicht in Ordnung ist. Und wir würden nicht wollen, dass jemand sich in unserem Haus so benimmt. Ja, also was wir gerne möchten an Behandlung erfahren, einfach auch den anderen geben. Und eine Gesellschaft, die nach diesem Prinzip lebt, ja, subhanallah, dann wird für diese Gesellschaft, diese Gemeinschaft, das diesseits schon vielleicht ein Vorgeschmack auf das Paradies. Ja, mit diesem friedlichen Miteinander und dem Sichersein von dem Übeln voneinander. Gut, dann kommen wir damit zur heutigen Lektion. Surat al-A'raf, Vers 85. Also wir haben die Geschichte von Shu'aib noch nicht gelesen. Der eigentliche Juz beginnt ein paar Ayat später. Und wir beginnen hier aber mit Ayat 85. A'udhu shaitan ar-rajim. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Und wir sandten zu Madian ihren Bruder Shu'aib. Ja, ihren Bruder. Weil der Prophet eines Volkes ist natürlich erstmal auch im spirituellen Sinne ihr Bruder, ja. Aber vor allem auch, dass der Prophet der Völker, und das war meistens so, es gibt Ausnahmen wie Isa a.s., und darauf kommen wir noch, inshallah. Der Prophet eines Volkes ist aus ihrer Mitte. Er ist von ihnen. Er ist Teil ihres Volkes und dementsprechend ist er ihnen gegenüber auch wohlwollend eingestellt. Und er meint es gut mit ihnen. Er kennt sie. Er redet sie so an, wie sie es verstehen. Er redet nicht mit fremder Zunge auf sie ein, sondern so, wie es ihnen wohlbekannt ist. Und das schafft hier auch eine Gemeinschaftlichkeit, eine Wärme durch das Erwähnen, dass ihr Bruder Shu'aib. Er sagte, O mein Volk. Ja, und hier sehen wir auch in der Anrede, wie er durch die Anredeform eine gemeinschaftliche Basis herstellt. O mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Nun ist ein klarer Beweis von eurem Herrn zu euch gekommen. So gebt volles Maß und Gewicht und schmälert den Menschen nicht ihre Sachen und stiftet auf der Erde nicht Unheil, nachdem sie in Ordnung gebracht worden ist. Das ist besser für euch, wenn ihr gläubig seid. Ja, das Volk von Shu'aib war ein Handelsvolk, das war ihre Haupteinnahmensquelle. Und sie suchten den Profit und den Nutzen zu mehren durch unrechtmäßige Mittel, nämlich indem sie das Maß und das Gewicht kürzten. Ja, kennt ihr diese alten Wagen, ja, wo man unten dann ein Gewicht anhängt zum Beispiel und weniger verkauft, als eigentlich Recht des Verkäufers ist für diese Summe, Ja, und so durch diese kleinen Trickereien und diese kleinen Betrügereien dachten sie, würden sie ihren Profit steigern. Ja, und weil das ihr vor allem neben anderen Dingen ihr Vergehen war, spricht Shu'aib genau dieses Problem auch an. Ja, das zeigt uns also auch, dass man das Volk auf die Dinge ansprechen soll, die wirklich aktuell auch da sind. und nicht immer am Thema vorbei andere Dinge ansprechen soll. Und er spricht dann daraus das entstehende Unheil an. Denn in einem Volk, wo Rechte geschmälert werden, wo dem Rechtmäßigen sein Recht nicht gegeben wird, dort entsteht über kurz oder lang auch Unheil und Unordnung. Ja, denn dort, wo die Menschen mit dieser Einstellung leben, dass ich möchte mehr für mich, gebe aber den anderen weniger, ja, dort wird immer ein Ungleichgewicht bestehen. Ja, schaut mal, in der Schöpfung hat Allah subhanahu wa ta'ala alles im perfekten Einklang und Gleichgewicht erschaffen. Sobald hier und da ein wenig das Gleichgewicht gestört wird, entstehen Schicksalsschläge und Unheil und Unwetter und Naturkatastrophen entstehen. Warum? Weil das Gleichgewicht gestört wird. Genauso ist es auch in der menschlichen Gesellschaft. Wenn das Gleichgewicht gestört wird, wenn das Recht geschmälert wird, dann entsteht Unheil innerhalb der Gesellschaft. Ja, sei es durch den Neid, Neid und Unzufriedenheit und Rachegelüste auch der Unterdrückten, die sie dann auch mit kriminellen Akten an denen, die sie unterdrückt haben, zurückzahlen. Was auch unrechtmäßig ist. Also ein Unrecht führt weiter zu anderen Unrecht und das wieder zu weiterem Unrecht, bis ein Teufelskreis entsteht. Und genau das spricht Allah hier an und stiftet nicht Unheil auf der Erde, nachdem sie in Ordnung gebracht worden ist. Ja, und das ist auch interessant, dass es am Ende heißt, das ist besser für euch, wenn ihr gläubig seid. Ja, weil, was hatten wir nochmal gesagt? Was heißt denn nochmal gläubig sein? Dass man für den anderen das liebt, was man auch für sich selber liebt. Kein Mensch auf dieser Erde wird sagen, ich bin damit zufrieden, wenn man mir mein Recht nimmt. Ich bin damit zufrieden, wenn man mich betrügt und mich ausbeutet. Ja, wenn du das für dich nicht willst, dann warum tust du das anderen an? Und lauert nicht auf jedem Weg, in dem ihr droht und von Allahs Weg denjenigen abhaltet, der an ihn glaubt und danach trachtet, ihn krumm zu machen. Ja, das sind alles weitere Vergehen und Verbrechen dieses Volkes. Und gedenkt der Zeit, als ihr nur wenige wart und er euch dann zu vielen machte. Und schaut, wie das Ende der Unheilstifter war. Und wenn ein Teil von euch an das glauben sollte, womit ich gesandt worden bin, ein anderer Teil aber nicht glauben sollte, so geduldet euch, bis Allah zwischen uns richtet. Er ist der Beste derer, die richten. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. Die führende Schar, die sich hochmütig verhielt aus seinem Volk, sagte: Wir werden dich, O Shu'aib, und diejenigen, die mit dir glauben, ganz gewiss aus unserer Stadt vertreiben. Oder aber, ihr kehrt zu unserem Glaubensbekenntnis zurück. Er sagte: Was denn? Auch wenn es uns zuwider ist? Also wollt ihr uns zwingen zu etwas, was uns zuwider ist? Wir würden ja gegen Allah eine Lüge ersinnen, wenn wir zu eurem Glaubensbekenntnis zurückkehrten, nachdem Allah uns von ihr errettet hat. Es steht uns nicht zu, zu ihr zurückzukehren, außer dass Allah, unser Herr, es wollte. Unser Herr umfasst alles mit seinem Wissen. Ja, wie viel Demut Shu'aib hier auch a.s. zeigt, dass es ist alles in Allahs Willen. Wir würden niemals zurückkehren zum Unglauben, nachdem Allah uns geleitet hat, aber letztendlich passiert auch mit uns nur, was Allah will. Unser Herr umfasst alles mit seinem Wissen. Auf Allah verlassen wir uns. Unser Herr entscheidet zwischen uns und unserem Volk der Wahrheit entsprechend. Du bist ja der beste Entscheider. Ja, diese Dua ist auch sehr schön, in der Shu'aib sagt: Allahi tawakkalna, Rabbana ftah baynana wa bayna qawmina bilhaqqi wa anta khayrul fatihin. Und du bist der beste Entscheider. Aber die führende Schar aus seinem Volk, die ungläubig war, sagte: Wenn ihr Shu'aib folgt, dann werdet ihr fürwahr Verlierer sein. Da ergriff sie das Zittern, und am Morgen lagen sie in ihrer Wohnstätte auf den Brüsten da. Diejenigen, die Shu'aib der Lüge bezichtigten, waren, als hätten sie überhaupt nicht darin gewohnt. Ja, also sie wurden so vernichtet, als ob sie nie da gewesen wären. Diejenigen, die Shu'aib der Lüge bezichtigten, waren nun selbst die Verlierer. So kehrte er sich von ihnen ab und sagte: O mein Volk, ich habe euch die Botschaften meines Herrn ausgerichtet und euch gut geraten. Wie sollte ich betrübt sein über ungläubige Leute? Und wir haben in keine Stadt Propheten gesandt, ohne dass wir über ihre Bewohner Not und Leid hätten kommen lassen, auf dass sie in Unterwürfigkeit flehen mögen. Ja, also warum kommt, wie es hier heißt, manchmal die Not und die Drangsal? Damit die Menschen sich vielleicht demütigen und Unterwürfigkeit zeigen. Ja, manchmal kommt Not und Drangsal kommt auf Gemeinden, wie Erdbeben, Hurricane, Tsunamis etc. etc. Und manchmal kommt sie auch auf Individuen. Ja, und es gibt keinen auf dieser Welt, der nicht mal schon so etwas gespürt hat oder spüren wird. Warum? Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, damit der Mensch sich beugt und das erfüllt, wozu Allah ihn erschaffen hat. Denn was passiert, wenn Allah uns Gnaden über Gnaden über Gnaden gibt? Was kann passieren? Wir halten diese Gnaden für unser Recht. Ja, es muss so alles so sein. Und dann können wir vielleicht denken, dass jetzt können wir tun, was wir wollen. Ich mache ja, was ich will. Gestern habe ich gesündigt und heute ist mir nichts passiert. Dann kann ich jetzt noch mehr sündigen, bis dass manche vielleicht sogar so weit gehen, dass sie anfangen, andere zu unterdrücken und noch mehr Unrecht tun und noch mal Unrecht tun. Aber was passiert dann? Allah schickt die Drangsal. Er schickt die Not und das Notleiden. Er bricht die Herzen und macht sie dadurch weich. Er macht sie dadurch weich und lässt den Menschen seine Stellung erkennen, dass du bist ein Abd, du bist ein Diener von Allah. Du musst erkennen, dass alle Stützen außer Allah nichts, dass alle Stützen außer Allah nichts sind. Ja, und im Diesseits sind wir sind schon so dankbar und manchmal sogar schon ergeben, wenn jemand uns was Gutes getan hat. Ja, bis dass wir denken, dass auf diesen können wir uns wirklich verlassen. Bis dass wir meinen, dass dieser, der ist so wichtig in meinem Leben, ohne den geht gar nichts mehr. Ja, aber Allah erinnert uns, dass وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, dass diejenigen, die gläubig sind, die sind am stärksten in der Liebe zu Allah. Alle anderen Lieben haben auch ihren Platz, aber die stärkste Liebe, die gebührt Allah. Ja, und so muss auch das Gottvertrauen dann am stärksten auf Allah, das Tawakkul, das Vertrauen, das Verlassen, muss auch am stärksten auf Allah sein. Ja, in Not und Drangsal muss als allererstes zu ihm gewendet werden. Ja, das heißt also, wenn Allah uns prüft, manchmal durch auch Erschütterungen prüft, dann ist auch dies eine Barmherzigkeit von Allah. Ja, denn der Mensch erkennt durch diese Erschütterung, so wie man manchmal jemanden nimmt und ihn ein bisschen schüttelt. Ja, wenn jemand sehr stark panisch vielleicht schon weint, dann nimmt man ihn und schüttelt ihn einmal, dass er nochmal zu sich kommt, dass er nochmal innehält, dass er nochmal die Realität erkennt. Dass er erkennt, dass alles, was außer Allah ist, alles, was er außer Allah an Stützen genommen hat, dass alles außer Allah schwach ist. Und Allahs Barmherzigkeit ist, dass er uns in diesseits diese Gelegenheit gibt, dass wir erkennen, dass warum nehmen die Menschen so schwache Stützen? Warum wenden sie sich nicht zu mir? Ja, das heißt also, wer gläubig ist, wird durch die Prüfung stärker und gefestigter. Ja, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبًا. Wer an Allah glaubt, Allah leitet sein Herz. Allah rechtleitet sein Herz. Er macht einen noch aufrechter auf Allahs Weg. Ja, deswegen, sobald eine Not, sobald eine schlechte Nachricht, sobald ein Schlag einen trifft, sofort denken, wo habe ich gefehlt? Wo habe ich in Allahs Recht Mangel gezeigt? Wo habe ich gesündigt? Wo muss ich mich verbessern? Ja, denn nichts passiert ohne die Erlaubnis von Allah. Das dürfen wir nie vergessen. Nichts passiert ohne die Erlaubnis von Allah. وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dass nichts trifft von einem Schlag, von einem Schicksalsschlag, von einem Unglück, ein Unheil, außer بِإِذْنِ اللَّهِ, mit der Erlaubnis von Allah. Ja, und Allah weiß schon, wer durch was gebessert wird. Ja, das heißt, das passiert mit jedem Menschen. Von Adam a.s. bis es die Menschheit geben wird. Auch Adam a.s. wurde geprüft. Und er vergaß und erinnerte sich dann wieder und Allah hat ihm dann verziehen. Ja, das heißt, wir sollen in Unterwürfigkeit Allah anflehen, wenn die Not und die Drangsal kommt und uns nicht noch unzufriedener machen lassen und noch weiter von Allah entfernen. Das wäre genau der falsche Weg. Was passiert dann? Hierauf tauschten wir anstelle des Bösen Gutes ein, bis sie sich und ihren Besitz vermehrten und sagten, schon unseren Vätern ist Leid und auch Freude widerfahren. Da ergriffen wir sie plötzlich, ohne dass sie merkten. Ja, das heißt, wenn der Mensch durch Drangsal und Not nicht versteht, dann was macht Allah? Allah tauscht es ein, er gibt ihnen Gnaden und noch mehr Gnaden, noch mehr Gnaden. Ja, bis dass sie sich gemehrt haben und Besitz angehäuft haben und es ihnen gut geht und es ihnen wohl ergeht. Bis dass sie dann was machen? Sie es wieder missverstehen und sagen, seht ihr, gute und schlechte Zeiten gab es ja immer schon. Das hat nichts zu bedeuten. Ja, sie verfallen noch tiefer in ihrer Selbstgefälligkeit und sind noch tiefer in die Unachtsamkeit geraten. Ja, und in dieser Unachtsamkeit, ohne dass sie es merkten, trifft sie dann die Strafe Allahs. Hätten aber die Bewohner der Städte geglaubt und wären sie gottesfürchtig gewesen, hätten wir ihnen bestimmt Segnungen von dem Himmel und der Erde aufgetan. Aber sie erklärten die Botschaft für Lüge und so ergriffen wir sie für das, was sie erworben hatten. Allah legt hier den Nutzen von Iman und Taqwa dar. Er sagt, Allah hätte ihnen, wenn sie das gehabt hätten, Iman und Taqwa, als Belohnung, als Segen, als gutes Ergebnis dieses Imans und dieser Taqwa, ihnen Barakat, die Segnungen von Himmel und Erde, hätte ihnen aufgetan. Ja, die Belohnung dafür ist bei Allah unermesslich. Er sagt hier, dass auch in dieser Zeit hätten sie schon von dieser Belohnung kosten können. Ja, ob das jetzt nun der Regen ist, der vom Himmel fällt und dadurch üppige Ernte hervorbringt und dadurch einen Wohlstand und ein Wohlergehen ausbreitet, oder ob das auch das Gelingen von guten Taten ist, die Ruhe des Herzens ist, die das sinnorientierte Leben verbringen bedeutet, diese Segnungen vom Himmel. All das kann gemeint sein. Das Gelingen von Frömmigkeit, das gläubig sein dürfen, die Ruhe finden, dann auch wenig zu haben, aber zufrieden sein. Ja, weil Zufriedenheit ist die eigentliche Reichtum des Herzens. Die Zufriedenheit, auch bei wenig, ist der eigentliche Reichtum des Herzens. Und beides, also Regen und wirklich fassbare Segen vom Himmel, kann gemeint sein. Und auch dieses Dankbarkeit und Geduld, dass Allah das einem ins Gemüt angibt, auch das ist an Segnungen, die Allah öffnet, gemeint. Ja, weil das eigentliche Problem ist ja da, wo die Gnaden und die Segnungen vor den Augen sind, aber das Herz trotzdem ohne Ruhe ist. Ja, und da, wo Taqwa mit ins Spiel kommt, dort ist man ruhig und auch zufrieden, auch wenn vielleicht wenig mal da ist. So, jetzt haben wir die letzte Ayah gelesen, dass die Gnaden Allahs auf die kommen, die Schlechtes getan haben. Und jetzt lesen wir, dass die Segnungen und die Gnaden auf die kommen, die gläubig und gottesfürchtig sind. Jetzt, woher sollen wir denn wissen, was jetzt mit uns gerade passiert, ob wir jetzt zu den Guten oder zu den Schlechten gehören? Ja, ein Weg dazu ist, sich zu prüfen. Wie verhalte ich mich? Wie benehme ich mich? Was passiert mit mir, wenn mich Übles trifft? Nähert mich diese Situation an Allah oder entferne ich mich noch mehr von Allah? Wie ist es mit mir, wenn mich Gutes trifft? In guten Zeiten, bin ich dankbar? Nähert mich das an Allah? Mehrt das mein Taqwa und mein Iman? Wenn ja, dann ist alles khair. Für den Gläubigen, ob es Gutes oder Schlechtes ist, was ihn trifft, für ihn ist alles khair. Im Schlechten ist er geduldig, im Guten ist er dankbar und er mehrt so immer weiter nur seine Frömmigkeit und seine Belohnung. Wenn man aber sich in Üblen noch mehr von Allah entfernt und unzufrieden ist und sauertöpfisch ist und mit dem Willen Allahs nicht zufrieden ist und in guten Zeiten übermütig und hochmütig sich verhält, dann haben wir eine andere Situation. Ja, und deswegen, das kann keiner von uns beantworten, für uns, also keiner kann das für jemand anderen beantworten, sondern selber müssen wir uns untersuchen mit dem Licht der Gottesfurcht. Ja, das ist eine Sache, die wir nur selber uns beantworten können.